das Ende. Das ist der Beginn, wenn ich sing. Das ist auf dem Lied. Wenn ich gehe, wird es weiter klingen. Ich werde leben für immer. Ich werde leben. Ich werde leben. Ich werde leben.